SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit angeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Ambient House für die Strandbar, Deep Trance für den Sonnenuntergang und ein Techno für die Open Air Party. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mental X und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend zur letzten Sendung vor meiner sechswöchigen Sommerpause. Aber keine Panik, wir lassen es heute natürlich nochmal so richtig krachen und zwar ganz frei nach dem Thema Sun, Sand, Sea and the Groove. Ja, eben. Ausschlafen und relaxen am Strand und den Sonnenuntergang am Meer geniessen. Heute zu oben fangen wir ein bisschen sachter an mit dem Sound, nachdem ich ja letzte Woche ziemlich brachial losbrettert habe mit meinem Live-Set aus Paris. Herzlichen Dank übrigens an dieser Stelle für das unglaublich grosse Feedback und die extrem netten Mails, die ich bekommen habe. Hast du mein erstes Sommer-Special namens «Bonjour Paris» verpasst, kannst du es jederzeit noch als Podcast downloaden auf srf.ch/mentlix. Und selbstverständlich auch auf iTunes. Heute oben präsentiere ich dir fantastische brandneue Sounds, unter anderem vom Gabriel Ananda. Der hat ja ein Monster am Start. Es wird die wirklich umhauen. Dann vom Schweizer Lifandowski. Und Avo möchte ich gerade mit einer Nummer aus Berlin. Und Berlin ist immer so eine Sache, was kommt jetzt wieder Hipster-lastiges? Nein, ganz im Gegenteil. Somon heisst der junge Herr, wirklich ein ganz grosses Talent. Darum ist er auch bei Cinematic im Label von Paul Hesendonck gesigned worden und das ist seine brandneue Nummer. Das ist Sehnsucht. Schön reise ich mit. Viel Spaß. We'll be right back. irgendwo an einem Sommer oben, irgendwo am Strand und genießt den Sonnenuntergang. Ambient House würde ich dir hier empfehlen. Und ich habe, glaube ich, die perfekte Platte hier dazu, nämlich die neue Scheibe von Superflu. Zugegebenermaßen, ich bin nie so ein grosser Fan von dieser Band gesehen, aber was sie hier künkelt haben, das ist wirklich ganz, ganz gross. Vor allem eben, den Ambient House mag ich doch schon sehr, sehr gern. Ich hoffe, du auch. Das ist Superflu mit No Champion. Lift hat ein ganz spezielles Soundprofil. Und zwar, sie setzen konsequent auf einen Techno. Leute wie zum Beispiel der Umek oder der Karl Cox haben dort schon ihre Tracks released. Dementsprechend kannst du dir vorstellen, es ist doch eher so die härtere Gangart. Umso mehr habe ich gestaunt, als diese Woche Chaim aus Israel auf A Saved seine neue Roundabout EP released hat. Und der Chaim, inzwischen wohnhaft in Berlin entdeckt worden, ist übrigens von der Ellen Alien und sie hat ihn dann jahrelang aufgebaut, unter anderem auf ihrem Label Brain Candy und später dann Pitch Control. Das hier ist der fantastische Chaim und er ist wirklich ein Meister in Sachen subtile Melodien und extrem sexy Groove. Das ist der Chaim aus Israel auf Safe und zwar mit Roundabout. Thank you. The Sun, The Sand, The Sea and The Groove. Du hörst mein Sommer-Special Part 2. Ich bin der Mandlex, du hörst SRF Virus. Und wir wechseln langsam vom chilligen Strand und dem Sonnenuntergang ins Strandbar. Der Sound wird grooviger und da haben wir was. Und zwar von More Talk Music. Thomas Candy hat das Ganze produziert, Sun in Your Eyes. We'll be right back. We'll be right back. sandweich und perfekt produziert. Ja, das ist sie, die neue Gabriel Ananda. Der kommt aus Köln und gehört auch so in die Riege, so rings um den Stefan Bozzin oder auch den Dominik Eulberg. Darum der sehr verspielte Sound. Der Track kommt nächste Woche raus, und zwar auf seinem eigenen Label Soulful Techno. Und naja, Nomen est Omen. Auch in diesem Fall, der Track von Gabriel Ananda ist brandneu und heisst «The Little Creek Behind the House». 4 Jahren ist John Degweed zum Guy J gegangen und hat gefunden, los, du bist so erfolgreich bei mir auf dem Label, möchtest du ein eigenes Label machen? Ich stelle dir die Infrastruktur, ich mache dir die Promotion und so weiter. Du hast dein eigenes kleines Label, wo du nur das rausbringst von dir oder von Kollegen, wo dir auch wirklich gefällt. Guy J hat gefunden, juhui, ein eigenes Label, hat es Lost and Found genannt. Und das Sublabel von John Degweed ist ein Bedrock-Label, eben Lost and Found. Das bringt ja wirklich alle zwei Monate wirklich so einen Monster-Track raus. Genau hier haben wir wieder so einen. Beim Guy J auf Lost and Found, das ist der Chicola aus Israel mit Childhood. Band, A Z and the Groove. Du hörst SRF Virus, das ist ein Mental X Electronic mit meinem zweiten Sommer-Special. Letzte Woche hat er ja ein Live-Set von mir aus Paris gespielt. Hast du das verpasst? Kannst du das als Podcast noch downloaden auf iTunes oder auch einfach auf srf.ch/mentalx. Heute zu oben heisst, naja, relaxen an der Strandbar, den Sonnenuntergang geniessen und dann eine wilde Open-Air-Party. Im Moment sind wir bei der Strandbar und das ist der Jacob Seville. Er kommt aus Polen und das ist Remember to be Happy. Absolut lovely. And now move.

Sensationell. Lopez House featuring Angela haben hier jetzt wirklich so die Electric Disco Scheibe vom Monat produziert. Lopez House featuring Angela, die haben gerade vor zwei Monaten so einen riesen Deep Trance Hit gehabt beim Gang Mansour auf dem Label Plattenbank mit dem Namen Crosses and Angel. Da sind sie zum Spanien gegangen, zum Affekt auf Syncopat und dabei rausgekommen ist eben das Disco Monster. Grandios. Playlisten, der Podcast, Hintergrundinfos zu meiner letzten Show von meiner sechswöchigen Sommerpause findest du auf Mentlix auf srf.ch/mentlix. So heisst es richtig. Juhu! unglaublich sexy kann Techno aus New York tönen. Und zwar von Christian Smith, seinem Label, nämlich Tronic Recordings. Neu hat er unter dem Vertrag DJ Noir und Oliver Giacomotto, beide schon als Solo-Künstler, super erfolgreich. Und jetzt eben mit Christian Smith auf dem Label. Naja gut, passt irgendwie perfekt auf Tronic. Das ist der Oliver Giacomotto zusammen mit dem DJ Noir. Und die Nummer Rest. Hintergrundinfos zu der heutigen Sendung mit dem Namen Sun, Sand, Sea and the Groove. Mein Summer Special Nummer 2 und gleichzeitig die letzte Sendung von meiner 6-wöchigen Sommerpause. Mitte, Ende August bin ich dann wieder da. Hintergrundinfos, Playlist, Podcast und auf srf.ch/mentlex. Guy Mansour zusammen mit dem israelischen Landsmann im Roy Rosenfeld und Epica Reset gelandet. Das war vor gut einem halben Jahr gewesen. Und der Guy Mansour hat dann auch bewiesen, dass er eben nicht nur im Deep House, respektive im Progressive House Sektor ein absolutes Genie ist, sondern dass er auch sehr technoid kann produzieren. Und das zeigt er ebenfalls in der Konstellation mit seinem Studiopartner im Roy Rosenfeld. Das ist der Guy Mansour eben zusammen mit dem Rosenfeld. Und das Stück heisst Systematica. Und jetzt holt man, was rausgekommen ist. Denk. Und natürlich auf Systematic, ein Label vom Marc Romboy. sommerlichen oben im Clubland der Schweiz, oder? Es ist immer noch schön brutzelig, hast du meine Köpfe aus dem Fenster gehabt und gefunden, sehr, sehr angenehm. Ich glaube, ich habe da den perfekten Track dafür. Und zwar «Papa Wade Goes Trance». Ist ja nicht das erste Mal, Sven Wade hat ja 1991 sein Techno- und Trance-Label «Hardhouse» gegründet, später dann noch sehr ein bisschen cheesiges Label namens IQ. Und jetzt bewegt er sich wieder mit seinem aktuellen Label, nämlich Cocoon Music, in Richtung Space. Und es kommt fantastisch, vor allem im Sommer. Stell dir vor, du bist an irgendeiner Open-Air-Party, sternenklarer Himmel und dann der Track da. Auf Cocoon im Sven Wels Label, das ist eine Chimera und Episode. Dazu sagen, dass der John Digweed schon seit einigen Monaten der Genfer der Lee Wandowski featuret. Der macht aber auch im Moment total abgefahrene Sachen. Allerdings, und das muss man auch sagen, es ist nicht das erste Mal, dass der John Digweed Schweizer Foto pushen. Wir mögen uns erinnern, so Ende 90er Jahre und Anfangs 0er Jahre, zum Beispiel der Chap und der DJ Nukem oder selbstverständlich auch der DJ Gogo, die sind alle ganz gross in der Gunst von Digweed gestanden und das hast du dann auch gemerkt. Die sind dann wirklich so internationale Superstars geworden. Jetzt also der Lee Wandowski mit seinem fantastischen Remix auf Bedrock und Rooms. Zu Recht ein absoluter Essential. Schnall dich an. Massive. Thank you. Sun, the Sand, sie, the Groove. Du hörst SRF Virus, das ist Mentlix Electronic und das ist mein zweites Summer Special. Letzte Woche sind wir nach Paris gereist mit einem Live-Mitschnitt von mir vom April, vom 12-jährigen Under-Jubiläum. Heute oben reisen wir an den Strand. Angefangen haben wir mit sehr relaxen Ambient House für die Strandbar. Jetzt hat es aber schon lange eingedunkelt, wir sind noch nie dran, Open-Air-Party. Und was hier läuft, das ist ein Microwave mit New Life beim Herrn Gattaneo auf Sadbeat Music. Massive. so und kein bisschen anders muss Progressive, sprich Progressive House tönen und nicht das ganze verweichelte rechte Goa-Ding. Das ist doch ein Sound für eine Open-Air-Party. Und darum habe ich es auch gerade im Sommer-Special reingepackt, zum zweiten Mal mit so oben mit dabei. Das ist Dmitri Molosch zusammen mit Kieran Jay und Wave Therapy. Thank you. mal irre. Aus Italien kommt und so aus dem tiefsten Underground von Italien, der Dino Lenny mit Pray. Ich glaube, er hat etwa 20 Samples von allen möglichen Superhits von der Elektronik aus den letzten 20 Jahren in den Track hineingepackt. Aber er macht das extrem gut. Du, das ist SRF-Virus. Das ist mein Sommer-Special Part 2. Heute oben gehe ich 6 Wochen in Sommerpause und melde mich dann Mitte August wieder zurück. Hintergrundinfos zur heutigen Show, der Podcast, Playliste und alles, was du brauchst für ein wildes Party-Wochenende. So hoffe ich doch zumindest. Findest du auf srf.ch/menflix. Der Podcast bekommst du selbstverständlich auf iTunes. Thank you. ganze Partynacht verpackt in 3 Stunden. Jetzt sind wir definitiv im Sonnenaufgang. Und zwar bei Mike Gregor mit Indie Glossio. Das ist der phänomenale Bob Remix. Sun, The Sand, The Sea and The Groove. Das war es. Ich gehe jetzt in die Sommerpause und ich hoffe, wir haben ein bisschen schönes Wetter, wenn du hier daheim bleibst. Ansonsten nimmst du den Podcast mit, dann kannst du spätestens ab Montag gratis downloaden. Da auf srf.ch/mendlix. Da findest du natürlich auch sämtliche Informationen zu der heutigen Show, die Playlisten und meinen Podcast bekommst du natürlich auch auf iTunes. So, wir hören uns wieder in genau 6 Wochen am Freitag, am 19. August. Und ich sage, bis dann, hab Sorge zu dir und genieß deine Sommerferien. Hoffentlich. Bis dann. Komm gut durch Nacht. Bis dann. Ciao, ciao.